Das Klangbild von Sanskrit bringt uns nun der Vokalist Unnikrishnan zum Besten. Diesen herausragenden Meister im südindischen Gesang haben wir schon früher als einen Vertreter der jüngeren Musikergeneration präsentiert. Shiva Ashtakam findet sich mit moderner Instrumentierung auf Unnikrishnans Doppel-CD Shiva Stuti aus dem Jahre 2005. Prabhum Pranadatham Vibhum Vishwanatham Jagannathanatham Sadanandabhajam Bhavat Bhavya Bhuteshwaram Bhutanatham Shivam Shankaram Shambhumishanamide Prabhum Pranadatham Vibhum Vishwanatham Jagannathanatham Sadanandabhajam Bhavat Bhavya Bhuteshwaram Bhutanatham Shivam Shankaram Shambhumishanamide Sarpajalam, Mahakala Thalam, Ganeshadipalam, Jadajuta Gangotarangair Vishisham, Shivam Shankaram, Shambhumishanamide. Mudamakaram Mandalam Mandayantam, Mahamandalam Bhasmabhushadharam Tam. Aradim Hyaparam Mahamohamaram Shivam Shankaram Shambhunishanamide Vatadho Nivasam Mahatatahasam Mahapapanasham Sadasup Prakasham Girisham Ganesham Suresham Mahesham Shivam Shankaram Shambhumishanamide Girindratmaja Sangruhitardhadeham Girav Samstitam Sarvada Sannigeham Parabrahma Brahmadibhirvandyamanam Shivam Shankaram Shambhumishanamide Kapalam Trishulam Karabhyam Tadanam Padam Bhojanam Raya Kamam Tadanam Balivardayanam Suranam Pradhanam Shivam Shankaram Shambhumishanamide Charachandra Gatram Kudananda Patram Vinetram Pavitram Dhaneshasya Mitram Kaparnakadatram Charitram Vichitram Shivam Shankaram Shambhumishanamide Haram Sarpaharam Chitabhu Viharam Bhavam Vedasaram Sadanirvikaram Shmashane Vasantam Manojam Dahantam Shivam Shankaram Shambhumishanamide Stavam Yah Prabhate Narashulapane Patet Sarvada Bhargabhavanurakkah Saputram Sujanam Sumitram Kalatram Vichitrai Samaradhya Moksham Prayati Shambho Mahadeva Shambho Swayambho Shambho Mahadeva Shambho Swayambho Shambho Mahadeva Shambho Swayambho Shambho Mahadeva Shambho Swayambho Die Yoga-Praxis wird bereits von Patanjali beschrieben. Patanjali war Tanzmeister und ein Übersetzer der Yoga-Sutren. Er lebte um ca. 200 bis 150 Jahre vor Christi Geburt. Patanjali gilt auch als der Verfasser eines nicht näher spezifizierten Werkes zur ayurvedischen Medizin und vom Mahabhashya, einer Kommentierung zu Katyayanas Schriften. Katyayana hatten wir bereits mit seinen Definitionen der Wortbedeutung in der menschlichen Sprache kennengelernt. Darum beziehen sich die Vertreter der shaivitischen und Bhakti-Tradition auf Patanjali. Patanjali und Katyayana stimmen beide darin überein, dass die Fähigkeit des Menschen zur Assoziierung einer Wortbedeutung von Natur aus gegeben ist, also inhärent angeboren ist und nicht von außen kommt. Sprache entwickelt sich nicht in dem Sinne, dass wir Grammatiker oder Sprachwissenschaftler beauftragen, für uns eine Sprache zu erfinden. Klangbildung, Wortgebrauch und Wortdefinitionen leiten sich pragmatisch aus dem täglichen Bedarf ab. Patanjali unterscheidet im Klang des Sprechens ein qualitatives Reden, Svatta, von einem lärmigen Element, Dvani. Es ist immer auch dem Reden beigefügt und hörbar. Die Diskussionen unter den Gelehrten über die Wortbedeutung sollen nach Patanjali weitergeführt werden, über den Zeitraum der nächsten 1500 Jahre. Spätere Werke wie das Bhartrihari aus dem 6. Jahrhundert deuten Svatta in einen mentalen Zustand um, der selbst die Äußerungsform bestimmt. In der indischen Klassik gibt es den Gesang in einer Vielzahl von indischen Landessprachen, neben Sanskrit und Hindi. Eine Besonderheit weist das Rhythmussystem auf. Die indischen Rhythmen werden sprachlich kodiert. Die Rhythmuspatterns werden Talas genannt. Sie besitzen eine ganz eigene Rhythmussprache, die Bols. Im folgenden Duett spielen uns die Tabla-Legende Zaki Hussein und sein Vater Alaraka ein Mantra, nur perkussiv, in dem Elferbeat Chartal Ki Savare. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1989 und findet sich auf der CD Together. Sie wurde im Jahre 2000 bei Magna Sound Omni Music wieder veröffentlicht. Thank you. der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0180 1 99 33 22 38 63. Transzendentalen Meditation besteht seit Patanjali und seinen Übersetzungen von Yoga-Sutren. Diese transzendentale Meditation wird von Yoga-Siddhis kultiviert, um Erleuchtung oder ein kosmisches Bewusstsein zu erlangen. Es wird im Sanskrit als Turiyatita bezeichnet. Die indische Musik ist Bestandteil der shivaitischen Lehre, also jene Ausprägung des Hinduismus, in denen Shiva als die höchste Gottheit gepriesen wird. Es ist das Einswerden mit Shiva. Diese Erlösung wird Moksha oder Mukti genannt. Moksha erreicht man durch das Befreien von Atman, der Seele, von dem materiellen und jeglichem Karma. Karma ist das Ursache-Wirkungsprinzip physischer und geistiger Natur, im guten wie im schlechten Sinne. Auf der höchsten Stufe der Meditation wird der Zustand Samadhi oder Laya erfahren. Es ist die völlige Beruhigung des Geistes. Stille tritt ein. Die Grenze zwischen Subjekt und Objekt löst sich auf. Klang-Yoga, Nada-Yoga ist ein möglicher Weg, um diesen Seinszustand des Göttlichen zu erfahren, im Sinne einer universellen Schöpferkraft, die immer Bestand hat. Das passive Hören, das aktive Musizieren oder das Chanten von Mantras sind Methoden des Nada-Yogas. Durch die indische Klassik können wir das Substantielle der Welt erfahren. Es ist das Wissen des Universums. Die musikalischen Schwingungen der Ragas resonieren mit den Energiezentren im menschlichen Körper, den Chakren. Nada-Yoga ist aber mehr als nur das Hören von Musik. Auch das Erlernen von Spieltechniken, der Ragaskalen oder Talas, der Rhythmuszirkel, würde nur zur Selbsterkenntnis führen. Musizieren fördert gewiss Konzentration, das Fokussieren und die Versunkenheit. Aber die Stille im Geist erreicht man erst, nachdem sich der Geist gereinigt und von seinem Ego befreit hat. Ein Erfolg durch Nada Yoga stellt sich erst ein, wenn der Körper von Krankheit geheilt ist und sich ein energetisches Gleichgewicht einstellt, durch eine ausgewogene Ernährung und richtige Atemtechnik. Hörbeispiele für unser heutiges Thema Nada, das Konzept des Klangs, waren Formen wie das Chanten, Bhajans als Gebetslieder zum Ausdruck der Liebe für das Göttliche oder ein rhythmisches Mantra. Für Bhajans werden auch gerne Kritis verwendet. Die Kritis sind dreiteilig, von längerem Format und bilden das Rückgrat jedes Konzertes der südindischen Klassik. Der Kriti Menakshi Me Mudamdehi gelangte zur echten Berühmtheit. Die Legende besagt, zum Deepavali-Fest bat der Komponist Muthuswami Dixitar seine Studenten, diesen Kriti in der Raga-Form Gamaka Kriya aufzuführen. Doch während der Präsentation erfuhr Dixitar Moksha, die Erlösung, so die Legende. Muthuswami Dixitar verstarb am 21. Oktober 1835.